bin ich wach. Wenn ich wach bin, fühlt sie sich schwach. Sind wir beide munter, tun mir die Zähne weh. Hab ich's eilig, geht sie zu Fuß. Will ich latschen, nimmt sie den Bus. Hofft sie auf warme Tage, dann wünsch ich mir Schnee. Hey, wir laufen nicht im Gleichschritt und das tut uns nicht weh. Unsere Körper können schwingen, so stark bis sie zerreißen. Und ein kräftiger Gleichschritt kann die stärkste Brücke zum Einsturz bringen. Bei uns gibt's keinen Trott, sagt sie hü, so sag ich hot. Hey, wir laufen nicht im Gleichschritt, doch sitzen wir im gleichen Pott. Gleichschritt kann die stärkste Brücke zum Einsturz.